Am 12. Februar mittags blieb die Straßenbahn stehen. Das war das Signal zum Handeln. Wir verteilten die Waffen, ca. 50 Gewehre und 20 Pistolen, und besetzten das Kinderheim am Goldmarktplatz. Links und rechts stellten wir entsprechend der Weisung, die wir erhalten hatten, Posten auf. Kurz darauf meldete Münichreiter, der Posten stand, dass Polizei kommt. Tatsächlich kamen die Polizeibeamten aus einem Versteck angekrochen und ohne jede Warnung begannen sie zu schießen. Wir erwiderten das Feuer kräftig. Nach 5 Minuten kam die Rettungsgesellschaft und verband den Polizeikommandanten. Wir hatten noch keine Verluste. Während der Schießerei begannen einige junge Leute auszureißen. Einer nahm ein Handtuch und befestigte es an seinem Gewehr. Zufällig trat gerade Münichreiter ins Zimmer. Als er das sah, gab er dem Mann eine solche Ohrfeige, dass er hinfiel. Das erzählte mir Münichreiter nachher selbst. Das Feuer gegen uns verstärkte sich immer mehr. Unser weiteres Verbleiben in dem Lokal wurde unmöglich. Ich gab den Befehl zum Rückzug in die Richtung zum Straßenbahnhof Speising, den Berg hinauf. 8 Mann gingen als Vorhut voraus und feuerten auf die Polizei hinunter. Als Nachhut sollte Genosse Münichreiter mit den übrigen nachkommen. Wir mussten nach verschiedenen Seiten schießen. Beim Rückzug verloren wir einen erheblichen Teil unserer Leute. Um der scharfen Beschießung zu entgehen, mussten sie sich immer wieder decken. Auf diese Weise zerstreuten sie sich allmählich. Dabei verloren wir auch Münichreiter aus den Augen. Mit 8 Mann kamen wir schließlich beim Bahnhof Speising an.